Bruder Buley wurde später wegen Gründungsschwindels zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Vergleiche die Mitteilung des Herold 1914, Seite 370. Die Freimaurer Frankreichs haben sich auch der meisten sozialdemokratischen Gewerkschaften bemächtigt. Insbesondere sind folgende Sozialdemokraten Freimaurer: der ehemalige Ministerpräsident Bruder Aristide Braillard, der jetzige Ministerpräsident Bruder Millerand, Bruder Marcel Sembat, der ehemalige Munitionsminister Bruder Albert Thomas, die Abgeordneten Bruder Queste, Bruder Renaud Dell und verschiedene andere. Dass die Freimaurer, welche sich an die Spitze der Gewerkschaften gestellt haben, vorwiegend jüdischer Abstammung sind und danach streben, die Arbeiterbewegung dem Judentum dienstbar zu machen, geht aus einem Bericht über eine große Arbeiterversammlung hervor, die am 3. April 1911 in Paris stattfand und sich gegen die vorwiegend jüdisch-freimaurerische Führerschaft in heftigster Weise verwahrte. Vergleiche Deutschnationale Blätter vom 8. April 1911, Nummer 28. Auch sonst sind die Freimaurer überall politisch tätig, so zum Beispiel in Belgien. Der belgische Großorient war sogar der erste, der um 1840 die Logenarbeiten auf das Studium politischer Fragen ausdehnte. Ausdrücklich wurde dieser Standpunkt 1854 unter dem damaligen Großmeister Bruder Verhaeghen gutgeheißen und unbeirrt bis auf die Gegenwart beibehalten. Das Ziel der belgischen Freimaurer ist die Belgische Republik. Die franzosenfreundliche und deutschfeindliche Stimmung der Belgier ist auf die engen Beziehungen der belgischen und französischen Großoriente zurückzuführen. Bemerkenswert ist die große Anteilnahme der belgischen Freimaurer an der Frage der Wehrreform. Die Wehrpflichtfrage stand bei den verschiedensten Logensitzungen stets auf der Tagesordnung. Das war 1910 bis 1913, also unmittelbar vor Kriegsausbruch, bezeichnend genug für die berühmte belgische Neutralität und die bekannte Friedensliebe der Freimaurer. Auch die englische Freimaurerei ist politisch tätig, allerdings in ganz anderem Sinne. Sie treibt großzügige Weltpolitik, scheut dabei jedoch vor gemeinen Verbrechen, vor Bestechungen und Mordanschlägen nicht zurück. Sie unterstützt grundsätzlich alle aufrührerischen Bewegungen des Auslands, Kossuth, Mazzini, Garibaldi, Magalhães, Lima und so weiter. Die Politik der englischen Freimaurerei und offizielle englische Politik ist ein und dasselbe, denn die jeweilige Regierung dient restlos den freimaurerischen Idealen. Man könnte fast meinen, sagt Bruder Freimann, die Freimaurerei sei eigens zu dem Zwecke gegründet worden, um England die erstrebte Vorherrschaft zu Wasser und zu Lande zu verschaffen und zu sichern. Die amerikanischen Freimaurer sind ebenfalls mit der Politik aufs engste verwachsen. Im Senat bilden sie die Mehrheit, im Repräsentantenhaus sogar die Zweidrittelmehrheit. In Washington selbst üben die Brüder der schottischen Hochgrade einen starken politischen Einfluss aus, war doch ihr früherer Chef, Bruder Richardson, 33. Grad, Präsident des Demokratischen Wahlkomitees. In englischen Logenblättern wurde wiederholt hervorgehoben, dass die guten Beziehungen zwischen England und Amerika durch das freundschaftlich-brüderliche Verhältnis zwischen englischen und amerikanischen Freimaurern wesentlich gefördert wurde. Siehe Freeman's Chronicle 1901, 2. Band, Seite 135, zitiert nach Gruber, Freimaurerei, Weltkrieg und Weltfriede, Wien 1917. Der Schluss ist naheliegend, dass der Eintritt Amerikas in den Weltkrieg der Hauptsache nach ein Werk der Freimaurer war. Die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung wird im 25. Aufsatz überzeugend dargetan. Was die deutsch-amerikanischen Brüder anbelangt, so sind die meisten ihrem Volke entfremdet. Viele geben sich auch als deutsch aus, ohne es zu sein. Unter den Stuhlmeistern und Sekretären deutscher Logen findet man beispielsweise folgende Namen: Bernhard Herzbach, Charles Schmiel, W. R. Tuttelmont, A. Mailänder, Adam Licht, M. Goldschmidt, Eugen Kohn von der deutschen Loge King Salomon. Die führenden Geister sind also größtenteils Juden. Bis jetzt war bloß von der politischen Betätigung der Freimaurer die Rede. Was nun die politische Gesinnung, besonders der deutschen Freimaurer, anbelangt, so wird gewöhnlich behauptet, die Mitglieder der drei altpreußischen Großlogen seien monarchistisch und staatstreu gesinnt. Die Brüder der anderen fünf deutschen Großlogen neigen mehr der internationalen und republikanischen Richtung zu. Das mag sein, vielleicht aber ist die erstere Behauptung doch nicht ganz so richtig. Der Umstand, dass die Beziehungen zum Grand Orient in Paris und zur Grand Loge de France erneuert und solche zum Supreme Conseil von Serbien erst etliche Wochen vor Kriegsbeginn angesponnen wurden, gibt immerhin zu denken. Und wenn nun auch während des Krieges und unter dem Zwang der Verhältnisse die Beziehungen zum Großorient von Italien abgebrochen wurden, so darf man doch nicht übersehen, dass dies bloß bezüglich Italiens der Fall war, während die Beziehungen zu den Großorienten in anderen feindlichen Ländern damals bloß ruhten. Auch das gibt zu denken. Und wenn nun gar die Brüder Garz, Großmeister der großen Landesloge der Freimaurer Deutschlands, bei der Jubiläumsfeier des belgischen Großorientes in Brüssel 1907 versicherte, trotz der Verschiedenheit der Formen sei die Großmaurerei dieselbe in Deutschland wie in Belgien, so ist dies erst recht bedenklich. Steht doch die belgische Freimaurerei mit der französischen auf derselben Stufe der Auffassung und Betätigung. Gleichwohl lassen wir die deutsche Freimaurerei ganz außer Spiel. Was aber die Freimaurer der übrigen Länder anbelangt, einschließlich Österreichs und Ungarns, so kann man ruhigen Gewissens sagen, dass ihre Haupttätigkeit auf politischem Gebiete liegt. Ihr Hauptzweck war und ist in monarchischen Ländern der völlige Umsturz der ganzen bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung. Politiker und Staatsmänner, ja ganze Parteien, sollten allmählich zu republikanischem Denken bekehrt und erzogen werden. Von diesem Gesichtspunkt aus stellt sich der Weltkrieg als die von der Loge schon lange vorbereitete Kraftprobe der Weltfreimaurerei dar, deren politischer Generalstab in London und deren geistige Leitung in Paris ihren Sitz hat.